hallo, mein Name ist Michael und ich bin der Martin. Und zusammen sind wir das Podcast-Duo. Yeah! Und zusammen sind wir die Game Grumps. Die Game Boah, Alter, Micha, weißt du noch, wann wir das letzte Mal gepodcastet haben? Boah, das muss ungefähr 2 Jahrzehnte her sein, oder? Ich glaube auch, ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, aber wir wollen beweisen, dass der Rauschlevel-Podcast nicht tot ist, deswegen haben wir uns heute Abend zusammengetan für einen kleinen Talk. Genau, und sprechen über 2 Spiele, die schon 2 Jahre alt sind. Naja, wir müssen uns wieder erst ranarbeiten an das Thema. Nein, aber es sind gute Spiele. Und zwar reden wir heute über Frozen Synapse und Dust Force. Also die sind eigentlich, ist es doch top aktuell, weil es gibt einen richtig tollen Publisher in Deutschland, der heißt Head Up Games. Head Up Games. Und Head Up Games ist ein Publisher, die bringen ausschließlich Indie-Spiele raus, die... zwar schon etwas älter sind, aber immer in so einer Sonderkollektion rausgebracht werden. Also die haben zum Beispiel Limbo rausgebracht und Super Meat Boy und jetzt halt auch Frozen Synapse und Dust Force, und das sind immer so, ist immer so ein Budgetpreis, das kostet irgendwie, weiß nicht, ein Spiel kostet 10, 15 Euro, also nicht viel, und die legen immer so ganz nette Goodies immer mit dabei. Also man kriegt dann immer den Soundtrack oder irgendwelche Postkarten oder irgendwelche Schlüsselanhänger oder was. Stimmt, das Limbo, was sie rausgebracht hatten, war ja wirklich eine wunderschöne Verpackung. Mhm. Ich hatte da einen Blogpost mal gemacht und mit ein paar Fotos, weil ich finde, das ist eine coole Sache, weil wir sind ja jetzt auf so einer Hemmschwelle zwischen Download und Retail-Fassung. Also das heißt, langsam verlagert sich das alles zu solchen Download-Dingern, und ältere Spielergenerationen sind es ja gewohnt, die Sachen immer noch zu kaufen. Und das ist für die aber cool, wenn sie die Spiele mögen und es aber trotzdem gerne fürs Regal irgendwie hätten, sowas Physikalisches in der Hand, dann sind diese Sonderkollektionen halt immer noch ein Anreiz, die dann auch nochmal zu kaufen. Und auch eine ganz nette Ehrung im Grunde genommen den Indie-Spielen gegenüber. Ja, und dann hat man auch, also als Sammler für dich ist das ja natürlich viel besser, wenn du dann auch wirklich fast im Regal stehen hast hinterher. Ja, die meisten Spiele sind auch in der Regel DRM-free, wenn es geht. Frozen Synapse dummerweise nicht, glaube ich. Okay. Weil das an Steam gebunden ist, aber Dust Force zum Beispiel kannst du dann halt auch einfach so von der CD installieren und brauchst die CD dann auch nicht. Und dann, das ist nett, also sind immer dann zusätzliche Steam-Codes auch noch mit dabei, zusätzlich zu der CD, also dann kannst du sie natürlich normal auch über Steam installieren und dann natürlich Multiplattform. Also wenn die Spiele das unterstützen, wie im Falle von Dust Force, dann ist dann auch immer gleich die Mac-Version mit dabei. Ah ja. Was sehr geil ist. Also man kriegt eigentlich im Grunde genommen für den regulären Download-Preis dann in dieser Verpackung dann immer ein paar ganz nette Extras und im Prinzip noch ein paar kleinere Anreize, sich das dann doch im Laden zu kaufen. Und also wie gesagt, echt 10 Euro, 10, 15 Euro ist echt ziemlich cool, ein ziemlich cooler Preis. Und die Spiele werden entsprechend geehrt. Also von meiner Seite aus ein dickes Lob. Also ich mag das Programm von Head Up Games. Die haben wirklich auch bisher ausschließlich gute Sachen rausgebracht. Also die suchen sich die Sachen auch wirklich immer aus. Die beiden Spiele, die wir heute besprechen, sind top. Und und sie haben aber auch zum Beispiel mit, wie heißen die denn alle? Also Super Meat Boy ist natürlich ein Beispiel, Limbo. Wir sind gut vorbereitet. Aber es sind auch viele, warte mal, da ist auch ein Spiel, Beat irgendwas. Ich weiß, dass Cube rausgekommen ist, das ist so eine Art Portal. Ja. Nee, echt? Cube ist, also ja, doch. Nee. Sogar in der Metalbox. Yeah. Trauma haben die auch noch rausgebracht. Ah, Trauma, super. Das kennst du, ne? Ja, das habe ich mir... Ich glaube, an dem Tag, wo es rausgekommen ist oder sowas, oder nicht viel später, als ich davon auf Twitter las, ich habe es direkt runtergeladen, weil das sah in der Ankündigung, beziehungsweise in dem Interview, was ich mit dem Christian gemacht hatte, so geil aus. Hm. Ich musste es haben. Darüber können wir gleich vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren, eigentlich. Also wir haben zwar den Christian vor 2 Jahren oder so mal interviewt zum Spiel. Genau. Aber die Packung ist auch cool. Also Trauma, da kriegt man dann noch ein kleines Tagebuch mit dabei, wo die Produktion ein bisschen erklärt wird, wie er die Fotos gemacht hat und so, und noch ein paar Worte von ihm selbst. Und Ah, ich sehe hier, The Binding of Isaac ist zum Beispiel auch über Head Up Games rausgekommen. Naja. Was sehr cool ist. Grotesque Tactics wäre auch so ein Indie-Game und viele andere Sachen. Also, ich finde das Portfolio ziemlich cool. Und es sind halt immer sehr, sehr interessante Spiele dabei. Also, ich glaube nicht, dass die da. Ich sehe jedenfalls keins, das irgendwie total doof ist. Also, Riesenlob an Head Up Games. Ich finde, die sollen so weitermachen. Ich glaube, die sind sogar nominiert für als bester deutscher Publisher. Okay. Beim Computerspielpreis oder sowas? Ja. Ja. Ja. Oh, ja, ja, ja. Gewinnen die den Preis? Ja, das ich nach. Egal, heute geht es um diese beiden Spiele oder um die drei. Frozen Synapse, ne? Ja, Frozen Synapse ist der wohl, ich glaube, das ist ohne Scheiß das taktisch tiefste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Also, und daher rührt auch so der Reiz. Also nochmal, um auszuholen, Frozen Synapse ist, man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, es gab früher bei so diesen Rogue-Leader oder, nee, Rogue, also den Tom Clancy-Taktik-Shootern, gab es immer so eine Planungsphase, bevor man die Mission gespielt hat, gab es immer noch so eine Karte und deine Einheiten sind hier und du musst dahin und was auch immer. Und diese Planungsphase mit den Karten und den Instruktionen, das ist im Prinzip Frozen Synapse, nur halt als Spiel. Also du kannst diese Karte spielen, so, weil das ist halt auch in so einer eher simplen, tronartigen Optik gehalten. Du hast deine Einheiten in grün, die anderen sind rot. Und ja, man muss herumtaktiken und es ist, also die taktische die Tiefe ist unglaublich. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich glaube, vorher das Taktischste, was ich so gespielt habe, war immer so maximal jetzt irgendwie die XCOM-Reihe, also Terraform the Deep und Enemy Unknown. Und das hat mich echt noch überrascht, dass es noch tiefer geht. Man hat ja bei allen taktischen Spielen immer die Einteilung in Runden. Mhm. Ebenso ist es bei Frozen Synapse. So, die Runden sind allerdings nicht begrenzt durch Züge oder so, sondern durch ein Zeitlimit. Also jeder Zug ist, ich glaube, 5 Sekunden lang. Und in diesen 5 Sekunden, oder für diese 5 Sekunden musst du planen. Zum Planen hast du aber unendlich Zeit. Also da kannst du dir so viele Gedanken machen, wie du möchtest. Und du musst dir auch viele Gedanken machen. Denn die Planungsphase, die du zuerst ausführst, bei dieser Phase kannst du deine Einheiten hin und her schieben auf der Karte und Instruktionen geben, also Ziele dahin, wenn du Feind siehst, schieß zuerst oder schieß nicht, sondern lauf weiter und da in Deckung und dann ducke dich ab, da und da. Das ist die Planungsphase. Und wenn dann noch die Ausführungsphase dazu kommt, machen die Einheiten genau das, was du gesagt hast, aber die Feinde bewegen, also haben ihre eigenen Bewegungen. Das bedeutet, du musst in der Planungsphase all das einplanen, was passieren könnte, was die Feinde machen könnten. Und das wusste ich zunächst nicht und das hat bei mir anfangs für große Frustrationen gesorgt. Aber wenn man einmal weiß, was man zu tun hat, dann kann man sich so lange mit diesem Spiel beschäftigen, dass es eine wahre Freude ist. Also es ist ja im Grunde genommen dieses Squad-based Rundenstrategie-Ding. Genau. Also deswegen kommt da wahrscheinlich auch dieser Vergleich mit XCOM recht nah. Also ich finde, persönlich ist es XCOM am nächsten, aber es bringt halt so viele Aspekte mit, dass es sich davon noch abtrennt. Zum Beispiel, bei XCOM ist es ja so, dass er wirklich eine Runde nach der nächsten machst und die im Grunde genommen so wirklich nacheinander gehen, wie ein Schachspiel. Genau. Also es ist ein, so ein, ich glaube, es heißt synchrones, synchron ist so taktisches Spiel, mhm. und das von und das Frozen Synapse ist asynchron, also du machst, aber die, ausgeführt wird gleichzeitig. Genau, das ist das Interessante, weil man hat im Grunde genommen unten immer so einen kleinen Player. Da kannst du dann immer zwischen den Zügen hin und her skippen und auf Play drücken. Und genau. Du planst im Grunde genommen immer diese paar Sekunden, wie gesagt, vor und drückst dann immer auf Play. Und musst dann immer wieder abschätzen, was jetzt in den nächsten 5 Sekunden passiert. Das ist wie, als würde man ein Drehbuch planen, so ein bisschen. Okay. Also so habe ich das jedenfalls empfunden, weil also wogegen bei anderen taktischen Spielen ist das so, du hast einen Zug gemacht und hast in der Regel halt auch überhaupt keine Chance, diesen Zug wieder rückgängig zu machen. Das heißt, du stellst einen Soldaten irgendwo hin, so XCOM zum Beispiel, der hat dann eine gewisse Auswahl an Möglichkeiten und ähnlich wie bei Schach ist der Zug getan. Und es geht dann alles nacheinander und der Gegner kann dann immer auf den Spielzug reagieren, den du gerade gemacht hast. Bei Frozen Synapse ist es halt nur so, dass diese Parallelität, du denkst anders taktisch irgendwo. Du musst die Wege so vorplanen, dass es zu diesen Aktionen passt, die dein Gegner währenddessen macht. Genau, ja, genau. Und da kommt auch so der Spaß her, weil du kannst in einem Raum mit deiner Einheit stehen und sagen, mit der Einheit möchte ich gerne auf die andere gegnerische Einheit schießen, aber wenn der Gegner noch 2 andere Einheiten hat, die in einem anliegenden Raum sind, musst du natürlich auch darauf reagieren, was der Gegner machen könnte mit den anderen beiden Einheiten. Mhm. Und das bereitet einem wirklich Kopfzerbrechen, weil alles passieren kann. Es ist alles möglich. Der Gegner hat alle Möglichkeiten, die du auch hast. Und so wurschtelt man sich da durch und teilweise gibt es wirklich Missionen, die Horror, also es gibt zum Beispiel Escort-Missionen natürlich. Ich glaube gleich die 4. oder 5. Mission ist eine Escort-Mission und ich sage nicht, dass dieses Spiel einen nur kurz beschäftigt, da muss man sich wirklich knietief reinsetzen. Ich finde, das macht es aber auch relativ einfach. Es gibt ein ziemlich gutes Tutorial, das dir alle Sachen sehr ausführlich und gut erklärt. Mhm. Und ich finde die Steuerung eigentlich auch sogar sehr intuitiv. Also sie arbeiten sehr viel mit so Symbolen oder mit Shortcuts. Genau. Also du kannst, wenn du jetzt so total PC-mäßig, strategiemäßig gut unterwegs bist und immer die Tastatur benutzt hast in solchen Spielen, dann kann man das in Frozen Synapse auch. Also es gibt immer Tastenkürzel. Kannst aber auch alles komplett mit der Maus steuern. Und es gibt dann sehr intuitive, einleuchtende Symbole, wie zum Beispiel eine Uhr. Die kannst du anklicken und sagen, wie lange eine Einheit zum Beispiel mit dem Zug warten soll. Mhm. Da ziehst du dann einfach irgendwie einen Slider nach links oder rechts. Das zeigt dann die Sekundenanzahl an, wie lange und wie wenig sie so stehen und verharren soll. Und es gibt auch ein Kontextmenü. Das sieht erstmal nach viel aus und erstmal verwirrend aus, aber da sind eigentlich sehr, sehr übersichtlich die einzelnen Punkte, Wahlmöglichkeiten angegeben. Soll die Einheit sich zum Beispiel hinhocken hinter einer Deckung? Soll die Einheit in eine gewisse Richtung zielen, wenn sie einen Wegpunkt erreicht hat und so? Und auch Wegpunkte anlegen und so. Das ist eigentlich alles nach einer Zeit sehr intuitiv. Und verantwortlich dafür ist natürlich auch diese Tron-ähnliche Grafik, die diese Übersicht nur sehr fördert eigentlich. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das Spiel gewesen wäre, hätte es tatsächlich eine realistischere Grafik, denn dann wäre das wirklich, glaube ich, einfach überbordend gewesen, was man sich da visuell reinzieht. So ist es wirklich, also ich würde eigentlich, also ich habe auf die Maus-Steuerung zurückgegriffen, die Shortcuts zu merken, da bin ich zu alt für mich, glaube ich, mittlerweile. aber bei der Maus-Steuerung, also ich hatte auch keine Probleme damit, weil sie mich ein bisschen merkwürdigerweise an After Effects erinnert hat. Also mit deinen Einheiten zu hantieren ist im Prinzip wie bei After Effects, was ja ein Videobearbeitungstool ist, Keyframes setzen. Denn du kannst dem Programm sagen, da ist diese Ebene auf dieser Position und dann verschiebst du sie nach so vielen Zeiteinheiten auf diese Position. Und es ist ganz genauso bei Frozen Synapse. Also du hast die Einheit, verschiebst sie nach 3 Sekunden irgendwie an die Deckungsposition und dann hockt sie sich hin. Und das ist, also trotz der vielen, vielen Möglichkeiten, die man machen kann, und es sind viele, viele Möglichkeiten, ist die Steuerung dennoch gut gelöst und man wird mit der Steuerung klarkommen. Also das ist nicht das Problem. Ja, denke ich auch. Also wenn man so, also es ist natürlich für Leute, die von der, die hauptsächlich Actionspiele spielen oder so, für die ist es wahrscheinlich erstmal etwas schwierig, würde ich sagen, weil es ist halt schon ziemlich viel mit Menüs und all den ganzen Kram, aber es ist, ja, finde es eigentlich so über sich. Und ich finde es auch sehr positiv, dass es dieser Tron-Stil ist, dass es so simpel ist, weil es lenkt halt nicht ab. Ne? Bei UFO, genau, oder bei irgendwelchen anderen Taktik-Shootern hast du natürlich immer so ein Setting, so SWAT-Teams, die durch total coole Szenarien durchgehen. Und das kann spannend sein, aber Frozen Synapse ist halt total reduziert. Es ist halt wirklich reduziert auf diese Computergrafik. Die Geschichte, keine Ahnung, spielt die eine Rolle? Ich habe versucht, ihr anfangs zu folgen, aber dann war ich irgendwann raus. Das ging mir ähnlich. Ehrlich gesagt, das ist das gar nicht das Interessante an diesem Spiel. Also cool ist, dass diese Singleplayer-Kampagne dich sehr, sehr behutsam an die einzelnen Punkte ranbringt, dir nach und nach die ganzen Möglichkeiten auch beibringt und dich Stück für Stück immer ein bisschen mehr fordert, bis es zum Schluss halt wirklich unglaublich schwierig wird. Aber bei der Geschichte bin ich irgendwann... Habe ich auch gedacht, naja. Aber man kann sich trotzdem ewig mit diesem Spiel beschäftigen, weil es gibt neben dieser Singleplayer-Kampagne gibt es noch einen Herausforderungsmodus mit besonders schweren Aufgaben. Gibt zufallsgenerierte Levels und dann natürlich verschiedene Mehrspiele-Modi, wie zum Beispiel ein Koop. Hast du den Multiplayer schon mal gespielt? Nee, den habe ich noch nicht getestet. Multiplayer, ich kenne niemanden, der sonst PC spielt. Hätten wir beide mal machen müssen, aber ich habe das mal gemacht und das ist super. Okay. Das ist ein geiles Multiplayer-Spiel. Also im Multiplayer ist die Taktik dann natürlich nochmal sehr interessant und spannend, weil diese Synchronität vielmehr, die wirkt sich natürlich dann auch entsprechend auf das taktische Verhalten aus. Und dass du, das ist ja nochmal ein anderer Faktor, ob ein Computer jetzt die gegnerischen Einheiten steuert oder halt ein Mensch. Und super spannend. Und der Koop-Modus ist auch sehr cool. Also da haben sie sich, man teilt sich die Einheiten entsprechend auf. Also man spielt im Prinzip unterschiedliche Squads, die dann aber trotz der unterschiedlichen Raumposition miteinander arbeiten müssen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Okay. Und im Versus ist das dann quasi so, dass man einfach wartet, bis der andere den Zug beendet? Oder sind die Planungsphasen quasi aufgeteilt? Die laufen parallel und dann drücken beide auf Ready. Ja. Und dann werden beide Züge parallel ausgeführt. Ah ja, okay. Und was glaube ich bei Frozen Synapse sehr, sehr gut angekommen ist, auch bei den Kritikern, ist der Soundtrack. Und den fand ich auch ziemlich stark. Also der hat mir gefallen. Jetzt ab und an so ein bisschen diese typische Akkordabfolge von B-Movies, aber die Sounds sind einfach sehr nett. Also die haben sich da auch wirklich Mühe gegeben, diese Tron-ähnliche Optik auch mit recht, also ist es schon sehr elektronisch, aber eher entspannend und das hat mir sehr gut gefallen, der Soundtrack. Ja, fand ich auch cool. Also ich würde ihn jetzt nicht zu meinen Lieblings-Soundtracks zählen. Dazu ist der mir einfach nicht variantenreich genug, weil besteht zum größten Teil so aus sphärischem Gedudel. Genau. Der läuft halt die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund und passt sich dem Geschehen nicht an oder so, sondern ist halt einfach nur da. Und wenn man ihn aber abseits vom Spiel hört, dann merkt man schon, dass da ein paar ganz coole Themen drin sind, die auch starken Ohrwurm-Charakter haben. Im Spiel ist der Soundtrack jetzt nicht besonders störend, passt gut, ist jetzt aber auch nicht so, also es treibt das Spiel jetzt nicht an in irgendeiner Form. Das ist ein ganz nettes Beiwerk sozusagen. Ich war, also so isoliert finde ich den schon fast besser als im Spiel. Man ist auch manchmal dazu geneigt, einfach den Soundtrack einfach auszumachen, weil er dich doch dann hier und da vom Denken irgendwie abhält. Aber vielleicht bin ich da, ja, also so geht es mir bei anderen Taktikspielen halt so. Manchmal stört er auch einfach. Bei Frozen Synapse ist er doch schon ganz okay, aber ich habe den manchmal auch einfach ausgemacht. Also von unserer Seite aus eine Riesenempfehlung für Frozen Synapse. Wer Taktikspiele mag, kommt da eigentlich nicht dran vorbei. Ja, ich denke auch für Leute, die nicht Taktikspiele mögen, ist das auf jeden Fall ein Blick wert, denn ich habe, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten kein Taktikspiel mehr gespielt. Und also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Da muss man, glaube ich, nicht mal großartiger Taktiker für sein. Also man sollte sich nicht verwirren. Viel zu langes Fazit, bla bla bla. Lass uns das einfach so sagen. Es steckt einfach alle anderen Taktik-Shooter in die Tasche. Bam! Nicht nur Taktik-Shooter, auch... Ich quatsch. Auch Taktik-Dinger. Nicht Shooter, sondern wie komme ich denn jetzt auf Shooter? Also wirklich, Squad-Based, Tactical... Tactical Strategy Games. Irgendwie so. Also das steckt auf jeden Fall in die Tasche. Rundenstrategie-Gedöns. Ja, gibt's da eine Bezeichnung für? Ich sag einfach Strategiespiel, Rundenstrategiespiel. Rundenbasierte, genau. Strategie-Genre. Ich glaube, so ist der Titel. Auf jeden Fall steckt das alle in die Tasche. Also ich find's besser als XCOM. Das ist schon eine Leistung. XCOM hat natürlich eine geile Atmo und so. Also das hat, Frozen Synapse ist da so ein bisschen, klar, es ist reduziert und es ist Tron-Stil und das werden einige wahrscheinlich ein bisschen arzi-fazi finden. Das ist okay. Ich verstehe euch. Aber trotzdem ist es von der Spieltiefe besser und interessant. Gut, es hat jetzt natürlich keine Forschung und so. Solche Sachen sind da natürlich nicht mit drin. Also das ist jetzt auch ein bisschen unfair zu sagen, das ist das ultimative Taktikspiel. Aber wenn es jetzt nur um diese Figurenbewegung auf dem Feld geht, wenn es jetzt darum geht, Figuren zu platzieren und die Figuren entsprechend auszurichten und diese vorzuplanen und sowas, da finde ich Frozen Synapse ganz vorne mit dabei. Genau, also wer Lust hat auf taktische Tiefe, der muss Frozen Synapse einmal einlegen. Der muss! Muss. Ja. So, das war's. Guter Mann. Das Boss, du hast es mir empfohlen. Ich habe reingesehen und dachte mir so im Tutorial noch so, yeah, wie geil ist denn das? Das ist ja wohl voll geil, weil es mich sehr an N+ erinnerte, was ich super geil fand. Mhm. Aber dann wurde das Tutorial, möchte ich nochmal betonen, für mich schon so Skillor-mäßig und krass, dass ich dachte, oh Gott, und dann wurde es für mich genauso Skillor-mäßig wie Super Meat Boy und ich kam einfach nicht weiter. Ja, das zählt ja wirklich zu dieser neuen 2D-Plattformer-Generation wie Super Meat Boy, Explosion Man, also all diese Sachen, wo du durch die Gegend springst, wo es jetzt weniger darum geht, Leuten auf den Köpfen rumzuspringen, so Mario-mäßig, und Sachen einzusammeln, sondern geht es eher darum, den Level ganz Ninja-mäßig irgendwie zu bezwingen und das so schnell wie möglich. Und das Force hat eine super geile Idee, dass du irgendwie so ein Team von also so Leute aus einer Putzkolonne spielst, die alle irgendwie einen Besen, Wischmopp oder so ähnliche Sachen dabei haben, also Sachen, womit man Schmutz beseitigen kann, und du musst den Level dann von Staub befreien und unterwegs so Staubmonster oder Dreckmonster besiegen. Ja. Und das ist, spielt sich wirklich wie eine Mischung aus Super Meat Boy, Sonic und so ein kleines bisschen Devil May Cry, weil du du kannst halt so verschiedene Aktionen ausführen, wie zum Beispiel, also springen ist klar, aber du kannst zum Beispiel an so schrägen Abschnitten, wenn es so schräg runtergeht, dann nach unten drücken und dann rutschen die Figuren so ganz slidermäßig ganz cool runter. Und du kannst aber auch an die Decken springen, wenn du das richtig timest, nach vorne dashen und so weiter. Und während du in der Luft bist, kannst du dann schlagen. Also es gibt zwei verschiedene Schlagmöglichkeiten, einmal langsam, einmal schnell. Und du kannst, wenn du eine Aktion ausgeführt hast und die gelingt, im Prinzip deine Bewegung weiter fortführen. So ähnlich wie bei Explosion Man. Bei Explosion Man war das ja so, du springst in eine Explosion rein und wenn diese Explosion dich weitergeschleudert hat, dann konntest du diese Bewegung fortführen, ohne den Boden quasi zu berühren. Und sowas ähnliches geht in Das Force auch, indem du Gegner in der Luft besiegst, dann nach vorne dasht irgendwo und super. Ja, es hat so sehr dieses Momentum-based Platforming, ne? So, dass du wirklich in dieser Vorwärtsbewegung bist oder je nachdem, was du, wohin du gerade springst, und du dadurch deine Geschwindigkeit und deine coolen Moves einfach, die halt schon stark aussehen, auf jeden Fall ausführen kannst. Aber da muss man sich, da muss man ja wirklich alles super gut timen und sich damit befassen und genau im richtigen Moment nach vorne Dash ausführen und dann den Schlagmove und alter Falter, für mich als Spieler mit Tastatur, also ich habe für Mac ja für meinen Mac habe ich kein Gamepad, war das auf der Tastatur ein unlösbares Rätsel. Ja, das stimmt, also es ist sehr zu empfehlen, das mit Pad zu spielen. Unbedingt. Mhm. Also mit Tastatur hatte ich auch total schwierig. Ich habe das irgendwann mal unterwegs im Hotelzimmer mal angezockt, als ich auf Dienstreise war. Und das war nicht cool, weil ich hatte ein iMac dabei. Quatsch, iMac. Sag schnell, iBook dabei. Und da sind die Pfeiltasten sehr schmal und klein. Ja, ja. Geht gar nicht. Also das ist sehr, sehr schwierig, damit zu spielen. Und man hat die irgendwie, also diese ganze Steuerung per Tastatur ist so ein bisschen zweckmäßig, kann man zwar irgendwie, aber die richtige Kontrolle kommt erst, wenn du wirklich ein Pad anschließt. Und du kannst ja recht unkompliziert ein Xbox-Pad anschließen, da gibt es ja so Adapter für, und oder beziehungsweise spezielle Versionen, die für PC-Mac gemacht sind, und dann ist das Spiel eine wahre Freude, weil dann hast du halt auch, also die Steuerung ist ein bisschen schwerfällig, und dieses Spiel ist auch also in meinem Eindruck auch eine Spur langsamer als Super Meat Boy oder ähnliche Sachen. Also Splosion Man und Super Meat Boy kamen mir jedenfalls sehr viel schneller vor. Mhm. Und das hat mich ein bisschen erstaunt, weil deswegen kam mir das jetzt auch gar nicht so schwer vor, ehrlich gesagt. Weil Super Meat Boy ist da doch nochmal eine Spur schwerer. Ja, also Super Meat Boy ist wirklich super schwer. Ich glaube, ich habe es in den dritten oder vierten Level geschafft. Und dann war es das bei mir. Bei Dust Force ist es ja wirklich so, dass du am Schluss dann eine Bewertung bekommst für den Level, ne? Weil du ja auch den Dreck entfernst, und je besser und je mehr Dreck du entfernst und je mehr Monster du tot haust, desto besser ist deine Bewertung. Und du musst dich ja wirklich, also du musst sehr gut sein. Ja, man kriegt ja auch, je nach Bewertung kriegt man ja auch Schlüssel, womit man andere Level freischalten kann, und man kommt nicht umhin, mehrere Levels halt mehrmals zu spielen, und das ist, wenn man selbst nicht so ein bisschen sich selber nicht so gerne quält, das ist halt schon so ähnlich wie bei Super Meat Boy halt ein Spiel, wo man sich antreiben muss und wo man sich reinknien muss, dann ist das wahrscheinlich nichts. Belohnt dich das Spiel aber auch, also wenn dir wirklich diese Bewegung gelingen, und wirklich alle Fehler, die du machst, die kommen alle nur von dir. Die Steuerung ist so direkt und präzise. Na, vielen Dank. aber ich weiß, was du meinst. Ja, also ich meine, wenn man runterfällt oder wenn dir irgendwie was passiert, dann bist du selber dran schuld. Also das Spiel ist halt so sauber von der Steuerung und so eingängig eigentlich, dass du da wirklich der Skill 1:1 übertragen werden kann, wenn man das so formulieren kann. Insofern, also es ist, die Bewegungen sind an gewissen Teilen ja auch ein bisschen komplexer als bei Super Meat Boy. Also was da Gleiches sind, dieses an der Wand abspringen, das kennt man so aus Meat Boy. Also der kann ja irgendwie an Wände gleiten und von einer Wand zur anderen springen, so ähnlich wie der Prince of Persia das früher gemacht hat. Dadurch, dass jetzt bei Dust Force noch ein paar Bewegungen dazukommen, dass du an der Decke entlang gehen kannst und dass du halt im Sprung dann nochmal einen Gegner erwischst, um dann nochmal einen Dash nach vorne zu machen und so, ist es eigentlich nur vom Vorteil, dass das Spiel einen kleinen Tacken langsamer ist, weil man sonst echte Schwierigkeiten hat, alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja, und das Spiel wird ja auch an coolen Moves sogar noch ein bisschen langsamer. Also wenn du so einen Rundumschlag machst mit deinem Reinigungswerkzeug. So geil, ja. Dann wird das halt auch so ein bisschen zeitlupenmäßig, um es einfach cool aussehen zu lassen. Dann hast du ja auch wieder ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Das stimmt, ne? Also aber dieses Art-Design, ey, das ist nicht so schön. Ja, das ist wirklich cool. Also das ist sehr, sehr offensichtlich. Naja, vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Hommage, weil du hast ja diese Oberwelt, ne? Also du bist in dieser Mansion unterwegs, zunächst. Und einzelne kleine Set-Pieces, also einzelne kleine Grafiken aus dieser Mansion sahen so aus, als wären sie fast 1:1 aus Super Meat Boy übernommen. Aber das ist bestimmt auch eine kleine Hommage, weil die Indie-Games, die verstehen sich ja alle so gut untereinander. Und das sind ja alle Friends und so. Und der Alster ist also, es gibt ja die kurzen Sequenzen, ne? So das Intro zum Beispiel, und da, wenn man so halt, wenn du gerade so einen Boss-Moves machst, das sieht alles sehr cool aus, aber sonst vom Level-Design dachte ich mir so, wow, das ist ja... Also, ja, die sind so ein bisschen reduziert, die Figuren. Also sie haben zum Beispiel gar keine Gesichter. Man erkennt aber trotzdem Umrisse sehr deutlich. Also es sind zum Beispiel, es gibt ja zwei Teams. Das ist, müssen wir noch sagen. Das ist total cool. Es gibt zwei Putzherren, Putzmänner und zwei Putzfrauen. Genau. Und zum Beispiel gibt es da irgendwie eine Putzfrau, die total cool ist. Die hat so zwei Staubwedel in der Hand. Sieht aber damit halt so ein bisschen aus wie eine Schädlerin mit Puscheln. Hat so eine Basketmütze auf, so eine französische. Hat auch so irgendwie so lockige Haare. Und auch so eine Kleidung an, die erinnert mich so ein bisschen an Charlie Chaplin, so als der damals Putzmann irgendwie war. Das kann man schwer beschreiben, aber wenn sie diese Bewegung in der Luft ausführt, dann sieht das super elegant aus, weil sie mit ihren zwei Puscheln Gegner verdrischt. Dasselbe gibt es da mit einem Besen. Da ist eine Dame dabei, eine Blonde, die hat irgendwie so einen Besen. Und dann total cool finde ich auch den alten Mann, der hat einen Staubsauger mit dabei. Der typische Janitor-Typ so. Ja, genau, der hat auch so eine rote Nase, wie so ein Drunken-Boxer. Das ist total cool. Und die Figuren machen halt auch alle immer solche Ninja, das ist wirklich so Karate-Bewegungen, so eine Körperposition wie Kämpfer. Und sie bewegen sich halt auch so wie eigentlich in so einem Fighting-Game. Also es erinnert sehr stark an wirklich an solche Spiele wie Devil May Cry oder Heavenly Sword, nur dass das alles übertragen wurde auf so einen 2D-Stil und auch alles komplett unblutig. Und dann gibt's Gegenspieler. Ja. Total cool sind halt so Leute, da gibt's halt einen, der hat so eine Papiertüte auf dem Kopf. Und schmeißt natürlich mit Papier um sich und da ist auch irgendwie eine Frau dabei, die hat so eine lustige Frisur, wo so Laubblätter drin sind und die schmeißt immer mit Laub um sich. Ja. Super cool. Und da ist ein Typ dabei, der hat irgendwie so einen Schutzanzug an und so einen Kanister mit grünem Gift oder so. Grünen Schleim und natürlich einen Staubteufel. der auch eine dicke Nase hat. Ich vermute, der ist alt. Alle mit dicker Nase sind alt. Natürlich, insbesondere wenn sie ein bisschen rötlich ist. Es ist so cool. Also es macht allein schon Spaß, sich das Spiel wegen dem Stil anzugucken, weil es wird auch so schön animiert. Wenn du irgendwie Gegner verdreschst, dann gehen die in so einer Staubwolke auf oder du, wenn du Sachen wegputzt, wie zum Beispiel Laub, dann fliegt das Laub auch so toll durch die Gegend. Ja, also die Effekte, also diese Partikel-Effekte, die man da so drin hat, die sind wirklich sehr, sehr hübsch. Also da kann man gar nichts sagen. Total cool. Also, und das ist toll in so einem Plattformer, wo ja alles sehr auf diese flüssigen Bewegungen sich konzentriert, sieht das auch einfach total schön und hochwertig aus. Also mir gefällt es auch insgesamt von diesen ganzen Plattformern, so von den Animationen und vom Stil halt auch am besten, weil es ist ausgefallen, sehr ausgefallen, Task Force mit einer Putzkolonne. Und es ist auch wirklich schön visualisiert und eine nette Anlehnung an Eastern. Und witzigerweise, wir sprachen ja eben über Frozen Synapse mit dem Tronch-Stil. Witzigerweise ist das Tutorial auch genau so in dem Stil. Also, ne, das sieht eher so aus wie ein Tron-N-Plus-Plattformer, weil das ja quasi erstmal nur so ein Trainingslevel ist. Und da dachte ich mir auch so: Wow, beautifulest game ever. Nett, das ist so ein Chiptune-Soundtrack. Der ist aber ein bisschen dudelig, also ich fand den bei Super Meat Boy oder ähnlichen Plattformen, fand ich den ein bisschen besser, treibender. Ist aber trotzdem cool, also ist schon sehr gefällig, geht gut ins Ohr. Er hatte insgesamt, würde ich sagen, also Super Meat Boy ist ja schon eher krass, die haben ja viele Gitarren und so, alles ein bisschen rockig im Hintergrund. Und bei Das Force ist alles ein bisschen entspannter, vermutlich auch durch das Thema, ne? Weil ich meine, du stirbst ja. Na gut, okay, du kannst auch sterben, wenn du in die Zacken reinfällst und so. Aber du bringst ja jetzt nicht irgendwelche anderen Leute um und es gibt auch nicht großartig viel Blut oder sowas. Oder überhaupt keins, besser gesagt. Und dadurch ist das vielleicht insgesamt so ein bisschen entspannter vom Sound her auch. Das ist echt cool. Eine Sache, die auch geil ist und die ich natürlich zum Spiel noch antreibe, es gibt Replays. Es gibt Online-Ranglisten und Replays. Mhm. Und es ist so, also es ist so ernüchternd und schlecht für dein Ego, wenn du die Replays von den besonders guten Spielern anguckst. Weil du dann siehst, wie schlecht du eigentlich bist. Also es gibt da, also es ist aber cool, weil dann kannst du sehen, wie die Sachen gelöst haben und dann selber versuchen, diese Moves nachzuahmen und findest dann vielleicht andere Wege, ein Level noch ein bisschen schneller zu lösen. Mhm. Ist echt ganz geil. Und es gibt einen Mehrspielermodus, der aber so okay ist. Also da treten verschiedene Spieler gegeneinander an, kloppen sich ein bisschen, ist ganz nett, ist jetzt aber eigentlich nicht so das Hauptaugenmerk des Spiels irgendwie. Also okay, also der Mehrspieler, ist das so Arena-mäßig oder löst du auch zusammen die Level? Nee, das ist wirklich so ein bisschen wie Smash Brothers eigentlich. Aha. Oder wie das neue Sony All-Stars Prügelspiel, dass da im Prinzip 4 Figuren gegeneinander antreten können. Ja. Und die hauen sich dann die Sachen um die Ohren. Ach so. Das ist ganz nett, also es macht schon Spaß. Ist jetzt aber jetzt nicht wirklich viel Tiefe oder so. Also ist eine nette Dreingabe. Also das Spiel selbst, also du kannst halt nicht wirklich dieses Gameplay übertragen von einem Singleplayer. Da geht es ja darum, die Levels so schnell wie möglich zu lösen. Genau. Sowas geht halt nicht. Aber dieser Multiplayer ist halt kompetitiv. Da geht es halt wirklich um den Kampf. Ist ganz nett, ist ganz witzig. Also macht schon Spaß. Aber ich würde nicht sagen, dass es einen jetzt irgendwie so ewig beschäftigt. Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja vermutlich so eine Dreingabe wie damals bei, weiß ich nicht, Turtles in Time. Genau. Wo du ja eigentlich auch die coolen Level halt im Singleplayer hast. Und der Multiplayer ist eher so, naja. Aber man ist mit, also es sind so über 50 Levels und da ist man schon eine Weile mit beschäftigt. Also gerade, also du hast es ja selber gesagt, das ist schon am Anfang schwer und es zieht den letzten Leveln so ordentlich an, alter Vater. Okay. Also ich habe auch noch nicht alles gepackt. Also ich bin irgendwo, weiß nicht, aber nach 3/4 habe ich erstmal kapituliert. Okay. Und erstmal eine Pause gemacht. Aber man kommt zurück. Also es ist wirklich dieses Spiel, das nagt an dir. Ja, dann sitzt du abends da und denkst, jetzt werde ich es doch mal probieren. Dieses Force ruft nach dir. Genau, Spiel mich! Es ruft dich. Also es ist wirklich cool, kann ich nur empfehlen. Mir auch eine große Überraschung. Ich habe vorher zwar von gehört, ich wusste, dieses Spiel existiert so, aber ich habe irgendwie gedacht, das fährt nur so im Fahrwasser von den ganzen anderen Plattformen. Ja, ja, genau, weil das war ja auch mein Eindruck. Zunächst dachte ich so, das ist genauso wie Super Meat Boy. Aber wenn man das spielt, ist das wirklich noch eher eine andere Geschichte, weil ich finde es eher wie N Plus eigentlich, wie ich anfangs gesagt habe. Denn es erinnert mich von der Air Control und von dem Ziel her. Also nicht, dass du einfach durch das Level laufen musst, sondern auch so eine Aufgabe hast, wie ja bei N Plus auch. Erinnert mich eigentlich eher so daran als an Super Meat Boy. Stimmt. Nur cool. für mich ist es absolut viel zu Skillor-mäßig. Da ich habe nicht mehr die Zeit, mich mit sowas zu befassen. Noch zum Abschluss, das Spiel gibt es für alle Plattformen. Also sogar für Linux. PC, Mac, Linux. Ist übrigens auch, sind alle Versionen sind bei dieser Head-Up-Kollektion mit dabei. Ist auch der Soundtrack drin. Ja, ja. Ganz cool. Trauma! Gutes Spiel. Naja, geht so. Ja, das ist aber ein bisschen. Aber es stimmt, es ist wirklich gut. Es ist fantastisch. Also alleine die Idee, ein Spiel umzusetzen, ähnlich wie eine Art Point-and-Click-Adventure, aber aus den komatösen Gedanken einer Person dargestellt durch Fotos, die durch 3D-Effekte noch verändert worden sind. Das ist so genial. Das ist fantastisch. Ja, also mich hat es jetzt eher so an Myst und so erinnert, so vom Spielprinzip. Also, oh ja, stimmt, es ist näher dran, genau. Also man klickt sich ja im Prinzip so durch die Bilder durch. Mhm. Und also man muss es von Anfang an aufrollen. Diese Ehre überlasse ich dir. Okay, ja, also von Anfang an ist es... es erzählt ihr ja die Geschichte eines Autounfallopfers, was dann halt ins Koma fällt, in ein Koma fällt, und du spielst sozusagen die, wie heißt es, Traumatösen? Nein, Komatösen. Gedanken, also die quasi teilweise aus Erinnerungen an das echte Leben bestehen, aber teilweise halt auch einfach so Gedanken sind. Und da entstehen ganz, ganz wirre Geschichten oder ganz coole, traumartige Episoden, die man plötzlich erlebt, wo man, naja, man ist an einer Stelle, die man aus dem echten Leben kennt, aber ja, plötzlich fangen die Gebäude an, da zu fliegen oder sich zu verformen und werden dann zu einem Ballon oder so. Also das ist zumindest die Story-Komponente des Spiels. Und inhaltlich, genau, und Gameplay-mäßig hast du recht, das ist eigentlich sehr ähnlich wie Myst. Myst? Myst. Myst. Oder Schism. Was ist denn Schism? Oder Rhythm. Rhythm gibt es ja auch. Rhythm? Noch. Es gibt Rhythm, Mist und Schism. Okay. Gibt es nicht auch noch Pist, was irgendwie so eine 1:1 Hommage an Mist ist, nur halt mit John Goodman und irgendwie in so ein bisschen komödiantisch angehaucht. Pist, Mist, Schism, Rhythm. Das sind ja Namen. Ja, die Namen sind crazy. Ja, und jetzt halt, wie gesagt, Trauma. Und genau, also Gameplay-mäßig ist es sehr wie Mist, weil du halt auch diese typische Steuerung hast, du klickst an den linken Bildschirmbereich und dann dreht sich die Kamera nach da, und jeder Frame ist halt quasi ein Foto. Es ist bis zu dem Grad ein Foto, dass es sogar dieses typische Canon-Kamera-Foto-Klick-Geräusch macht, wenn ein Foto entsteht. Ja. Das ist cool. Also im Grunde genommen macht man vom Spiel her gar nicht so viel. Das muss man vorab sagen. Also es hat im Gegensatz zu Myst jetzt nicht so diese super komplexen Rätsel, die dich ewig beschäftigen. Ja. Das hat Trauma nicht. Aber auf der Plus- und Haben-Seite ist auf jeden Fall dieses surreale Erlebnis. Ja. Also gerade wenn man es irgendwie im abgedunkelten Raum spielt, mit Kopfhörern auf, ist das einfach geil. Weil man klickt sich durch diesen Traum durch den Koma-Traum, und hat dann parallel noch diesen Off-Text, die in der Erzählerstimme von der Frau, die Sachen irgendwie aus der Vergangenheit anreißt, immer sehr metaphorisch über verschiedene Sachen aus ihrem Leben spricht. Und das Ganze kombiniert sich total beeindruckend mit den Bildern. Genau. Und die Bilder kriegen dann auch teilweise, du hast ja auch verschiedene Enden pro Level, und je nachdem, welches Ende du wählst, passieren da ja auch ganz coole Sachen in den Level. Beispielsweise bei dieser einen Unterführung hast du ja eine Mauer, die dann plötzlich so wie so ein Papier zerfällt und so reingesogen wird in ein Nichts. Und ja, es ist einfach stark. Stimmt. Ja, das Interessante ist ja, dass die Bilder ja auch alle in Köln entstanden sind. Der Christian Majewski, der Autor des Spiels, der alleinige Autor des Spiels, der hat im Prinzip ist der nachts losgelaufen und hat aus seiner Heimatstadt dann verschiedene Winkel und Ecken in Köln fotografiert und diese Fotos dann später im Spiel eingesetzt und dann verändert. Man findet zum Spiel in der Packung dann halt noch so ein Tagebuch, wo erklärt wird, wie dieses Spiel entstanden ist. Und das ist ziemlich cool. Also ich komme ja selber aus dem Pott und Köln ist nicht ganz weit von mir, und ich fand das ganz interessant, dass es quasi in der Nähe ist, und ich habe sogar einen Ort dann wiedererkannt. Ziemlich cool. Ja, es stimmt. Er hatte berichtet, dass auch irgendwie so das Bekommen mancher Fotos jetzt nicht ganz so ohne Gefahren gewesen ist, ne? Weil er ist ja auch auf diversen seltsamen Industriegeländen so rumgelatscht und so, ne? Um halt so ziemlich coole Fotos zu schießen für das Spiel. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich finde auch diese Entfremdung, Verfremdung in den Bildern, finde ich ziemlich cool. Also er hat zum Beispiel so Geisterbilder eingebaut. Also ja, mit einer langen Belichtungszeit, wenn sich da Objekte durchbewegen, dann ziehen sie ja so einen Streifen durchs Bild. Und sowas hast du in den Bildern ganz stark, und das passt total gut in diesen surrealen Stil rein. Also es ist halt so, Es hat nicht so dieses, man ist, kennt ja so Kunstwerke oder Spiele, die so sehr auf das Analoge pochen, ne? Die so 8mm Material verwenden und ne, so analog ist toll und Filmkorn und hast nicht gesehen. Das Spiel ist genau andersrum. Du hast da wirklich diese digitalen Effekte irgendwie ganz stark drin und das Spiel zelebriert mit seinem Stil im Grunde genommen halt auch alles, was dieses digitale Fotozeitalter so mitgebracht hat. Diese Fotos haben ja auch wirklich HDR-Qualität. Die sind ja von der Beleuchtung und von der Belichtung her sehr, sehr stark. Also du hast da die Farbeindrücke, obwohl es komplett dunkel ist, sehr, sehr intensiv und extrem da drin irgendwo. Und das finde ich, das gibt den Ganzen so einen neuzeitigen Look, den ich ziemlich willkommen heiße, weil das wirklich ein Kontrast zu diesen ganzen analogen Klamotten ist, die so ziemlich verstärkt gefeiert worden sind in letzter Zeit. Ja, und also in der Gamerwelt ist ja so traumähnliche Sequenzen fast schon gleichzusetzen mit analogem Filmkram, ne? Weil die immer in allen Spielen dieses typische dreckiges Filmmaterial und rauschige Klänge und sowas haben, ne? Also das ist ja wirklich schon eine Analogie. Aber da ist es halt wirklich genau der andere Weg. Die Fotos sind digital, du hast halt genau diese HDR-Beleuchtung, du hast sogar diesen Canon-Auslöser-Sound und so. Das ist genau der andere Weg. Das ist total cool. Also sehr, sehr lobenswert. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist leider ein sehr kurzes Erlebnis. Man spielt nicht so lang. Irgendwie eine Stunde, zwei Stunden oder so. Ja, maximal. Aber du hast halt auch, wie gesagt, mehrere Enden, die du freispielen kannst. Und das ist so ein bisschen Replay-Value drin. Cooles Ding. Also, cooles Ding. Da ist es wieder das mit dem Fazit. Wir haben es nicht mit Fazit setzen, ne? Nee. aber es ist auf jeden Fall, also es ist ein cooles Ding, das ist cool designt, selbst das Menü ist schon total hübsch. Der Sound ist gut, die Voice-Over sind gut. Man kann jetzt vielleicht eben bemängeln, dass jetzt die eine oder andere Stimme, naja, es sind ja nur zwei Stimmen eigentlich, dass jetzt das Englisch nicht so super perfekt rüberkommt, aber das Voice-Acting ist trotzdem sehr einfühlsam und das klingt sehr gut. Also ich kann das wirklich, das Ding kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Genau, und kostet irgendwie nur 5 Euro auf Steam. Ja. 10 Euro als Collector's Edition und ist wirklich richtig cool. Ab dafür. Oh Mann. So ein Quatsch. Naja, also, ja, zusammenfassend können wir ja, glaube ich, sagen, dass wir eigentlich eine ganz coole Zeit so für Indie-Games haben. Also es gab ja Indie-Game The Movie, dann haben wir hier in Deutschland ja speziell unseren Head-Up Indie-Game-Publisher. Und es ist einfach eine komplett neue Spielekonsole, die entstanden ist und die man auf jeden Fall ein Auge schenken sollte, denn man kann ja nicht immer nur diese typischen 1000 Teams, 3 Jahre Major-Titel spielen, die ja dann ja irgendwie auch langweilig werden. Assassin's Creed, Call of Duty. Und ja, also Indie-Games, eine Klasse für sich. Zwei Leute versuchen am Montagabend das passende Schlusswort für einen Podcast zu finden, finden aber kein passendes Schlusswort, weil jedes Schlusswort ist irgendwie... Naja. Okay, alles klar. Super, Cora. Schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich. Wir sollten öfter Rauschstöpsel aufnehmen. Ja. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ja, bis demnächst.